Ihr lockt mich in diese Falle und dann war das alles? Das war alles? Jetzt erzähl ich dir mal meine Geschichte, Alter. Ich wollte wissen, warum Kolle keine Stellung bezieht. Und die Antwort war, bei euch wäre das Battle gespielt. Aber mit mir hat San Diego ab jetzt heftigen Beef. Das erste Mal in seinem Leben kennt der mächtige G's. Alles begann mit meinen Seitenhieben, dafür wollt ihr beide schießen. Ich kann eure Scheiße schon von weitem riechen. Zahlt für eure beiden Köpfe 30 Riesen. Denn mir hat die Zeit bewiesen, dass die kleinen Fliegen am Ende wieder alleine kriechen. Julian, ich ficke deine leibliche Familie, meine eigentliche Schiene und auch einzige Devise. Mit dem körpergrößten Song hast du mich voll erwischt, du Schwammkopf. Warum wollt der Diss nicht ankommen, du vollgepisstes Tampon? Der kleine Arschgeber Sunny sollte wohl nicht ankommen. Also machtest du im Schatten von Kolle die Verwandlung. Du bist gegangen und dachtest, du kommst als Mann wieder. Dann bist du gegangen und kamst einfach als ein Schwamm wieder. Hans-Dieter, fick deine Kleine, ich bin Stammspieler. Dynamit unterm Auto deiner Frau. Antifa, Gangkrieger, Kampflieder, Alpina, Tamtiger. Diese paar Lines waren nur der Anteaser. Dicker, deine Skills reichen aus für ein paar Reimliegen. Aber nicht für Kennex, die mit Blei schießen. Essen gehen für zwei Riesen. Mein Leben war ein Kampf, dein Leben war mein Schwanz. Rede nicht von Männern, in Wahrheit bist du nicht mal ein Schwamm. Der kleine Hund von Kollega, den jeder nur belächelt. Ich erledige dich, faggot, mit einer ehrenlosen Message. Denn ich halte deinem Mädchen mein Penis in die Fresse. Und ich steh zu meinem Versprechen, denn wir sehen uns noch in Essen. Wenn die Wege sich mal treffen werden, Zähne zu Tabletten. Für euch Schäfchen wäre es besser, sich im Käfig zu verstecken. Guck, ich lege dich in Ketten, die Seele des Verbrechens. Bindel mehrere Interessen, um euch Heringe zu fressen. Beschämend, wenn ich seh, was für ein Mädchen ich hier battle. Du Produkt von einem Julian, ich lebe, was ich rappe. Guck, ich rede mit der Presse, erkläre meine Message. Und lass deine dreckige Karriere elendig verrecken. Guck, ich zähle sie beim Essen, die Beträge, die ich scheffel, ich zersäge, bis die beiden sich nicht regen wie Skelette. Heute gehen wir durch die Decke. Ich zertrete Severing die Schnecke und steh mit Maschinengewehren an der Ecke. Gib mir Thema und ein Zettel. Deine Bitch kriegt 22 cm ohne Deckel, bis sie klebt wie eine Klette. Mit dem Messer rein in deine Kehle, das wird lecker. Du willst auf der Straße jemand sein und bläst mit deinem Bäcker. Bei jedem, der mit Verbrechern und Schlägern in einem Bett war. Aber sehr bald wollen sie dein Leben, du kleiner Pisser. Wenn die Sicherheit perfekt ist, Dicker, dann ist Minus da. Mach aus diesem kleinen Bastard heute den neuen Virus K. Ich schieß mit der 9mm, bis die kleinen Hundeficker krepieren. Kille deinen Song, heute lean back, smooth, chili, billy, Digga, bitte, du bist nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Du bist nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Du bist nicht so wie wir. Deine Kleine kriegt zwei Riesenglocken und meine Zucchini trocken. Diese Woche drehen wir One Night im Bikini Bottom. Das hier ist Gangstermucke straight gegen Pantomime. Das hier ist Lemon Kush, Haze gegen Plankton Weed. Nach dem Höhenflug wird die Landung perfekt. Man sagt, der Schwamm blutet nicht wegen Tampon-Effekt. Du bist übermotiviert, trommelst dir auf deine Brust. Aber ohne Libanesen kollabierst du in der Hood. Du hast keinen Bezug zur Straße in Osnabrück. Deshalb kommst du angeblasen und bezahlst für deinen Schutz. Keine Widerrede, Schätzchen, nur Libanesen-Häppchen. Jeder kriegt ne Scheibe ab von diesen Käsekästchen. Ich durchsiebe skurrile Nieten mit miesen Nebensätzen. Terminiere für die Familie und biete jedem Action. Die Exekutive Desert Eagle zielt auf Schädeldecken. Observiere die Umgebung wie Tiger, die Bären fressen. Wegen zu kleinem Schwanz läuft dein Liebesleben ätzend. Irgendein Nigerianer sollte diesem Mädchen helfen. Dicker, unser Krieg löst deinen eigentlichen Krieg aus. Denn die, die du für Beef brauchst, sind nur auf Profit aus. Sie kam zum Einsatz das allererste Mal. Genau ab diesem Punkt wirst du bezahlen. Ich kenne meine Straßen und ich gebe dir einen Rat. Machst du so weiter, wirst du leben wie ein Schaf. Ich zerlege dich mit Bars, 9mm Fabrikat. Wer will dich beschützen, wenn wir's planen? Sunny, du bist anscheinend Twitter. Was für Punchline-Gewitter. Wenn wir mit dir fertig sind, machst du Anzeige, Dicker. Du willst drüber reden, dass ich klein bin. Bist du auch bereit, mit mir zu reden, wenn wir live gehen? Keine Vorteile für dich vor meinem Gericht. Warum trägst du ein Bandana, du Ohrfeigengesicht? Hast ein Riesenproblem mit deiner Identität. Und die Jungs neben dir lassen dich nie wieder gehen. Ich bekriege mich mit jedem, zu viele, die nur reden. Ich durchsiebe deine Schläfe mit der 7mm, Dicker, nur für deinen Diss warst du wohl hart auf Abiat. Wir haben scharfe Waffen da für deine Pademafia. Sunny, du bist innerlich zu süß, doch ich zeige diesem Land die Pussy hinter dem Kostüm. Ich schieß mit der 9mm, bis die kleinen Hundeficker krepieren. Kille deinen Song, heute lean back, smooth, chili, billy, Digga, bitte, du bist nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Du bist nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Du bist nicht so wie wir. Dima, du armes Schwein. Ziehst nach 2 Jahren deine Maske ab, um innerhalb von einer Woche an demselben Punkt zu sein, an dem du gewesen bist, als du sie angezogen hast. Aber hey, Probier's nächstes Mal doch als Spider-Man, Alter. Bitteschön. Ich gehe zu deiner Frau, dicker Booty Bedarf. Hab gehört, die kleine Nutte kann einen guten Spagat. Denn du weißt genau, seit diesem einen Studiotag ist sie in deiner Gegend auch bekannt als Nudelsalat. Hurensohn-Analysen führen zu Hurensohn-Bars. Dicker, damals hatte deine ganze Crew mit dir Spaß. Aber dennoch hast du dich mit diesem Groupie gepaart. Ihr seid vor mir nur noch sicher, wenn die Kugel versagt. Du mutiger Chart, willst dich messen mit mir, obwohl du weißt, dass du ein Treffen und auch Battle verlierst. Julian und Sunny sagen, dass sie fallen zusammen. Wenn wir dreimal ehrlich sind, macht ihr alles zusammen. Guck, mich würde es nicht wundern, wenn ihr euch gegenseitig fickt. Wie fühlt sich ein Mann mit der Ehre einer Bitch? Analysieren wir mal das Leben deiner Miss, wie man sie auf der Straße schlagen wollte wegen einem Diss. Aber du bist nicht gekommen, weil du dich gerne mal versteckst. Aus der Ferne wirst du frech, du erbärmliches Subjekt. Wenn wir sagen, dass wir sterben wollen, dann sterben wir in echt. Bei dir ist das nur irgend so ein Vers in deinem Rap. Nur der kleine Sunny Boy, der rappte wie Kollege. Mit Double-Time-Flows und Texten wie Kollege. Aber für das ganze Land bist du nur ein Hampelmann. Warum so angespannt? Ich hab noch gar nicht angefangen. Keiner kommt an mich und meine Bande ran. Ich bin mit dir fertig, wenn die Bitch für euer Brot an einer Stange tanzt. Räume diese Pisse aus dem Weg wie Alonso. Die ganze Analyse geht auf dein Konto. Aber Julian wirst du nie wieder einmischen, denn ich kenne deine tiefsten Geheimnisse. Die letzten Tage war ich viel unterwegs und hab sehr viel erfahren über Dima sein Leben. Daddy war ein Penner, den du selber nicht kennst. Deshalb leidest du an sehr starkem Elternkomplex. Deine Mama glaubt an schwarze Magie. In deiner Jugend machten dich die roten Haare labil. Pflegst deine perverse Liebe zu Sponge. Trägst dein Kostüm vor dem Spiegel und kommst. Lebst in Beziehung seit 2009, aber rappst in den Texten von 3000 Eulen. Bei dir Scheißhaufen läuft mutige Moves, wie du Julian rufst für den Hurensohn-Coup. Ich habe deine Kleine bei Google gesucht, paar Minuten gebucht über Hure for You. Sagt der Guten ein Gruß, cooler Beruf. Du machst einen auf Gangster, Schuhjacher Ruf. Deine Freundin ist bei dir zu Hause der Mann, denn sie trägt die Socken und du die Dessous. Wenn sie sagt, dass du springst, fragst du nur noch wie hoch. Ohne deine Bodyguards hast du Ruhrpott-Verbot. Bin noch nie abgehauen, ich bin hier und bleibe stehen. Was dir deine Leute sagen, Dicker, wird dir nur erzählt. Du warst die peinliche Gaylord-Figur mit Autotune-Hooks und einer Baywatch-Frisur. Du warst mit Kollegen, doch es brachte dir nichts, denn jeder konnte erkennen, wie plastik du bist. Mit den Ohrringen und dem Spasti-Gesicht, bis Julian kam mit einer Maske für dich. SpongeBob als Rapper wär krass für die Kids. Ein taktischer Schritt macht euch Pasta the Witch. Eine Rhyme-Area und der Schwamm wird gewinnen. Völlig irrelevant, was die anderen bringen. Ihr spielt mit den Träumen der neuen Generation. Noch ein falsches Wort und wir bang die Kanonen. Du hast Schiss, deine Jungs schieben Panik, Sunny. Egal wo du bist, egal. Wir ballern voll Automatik, Sunny. Du bist noch ein Kind. Für die Großfamilie musst du zahlen, Money. Du wirst gefickt. Ich erwarten harte Jahre, Sunny. Ich erwarten harte Jahre, mein Lieber. Sunny, Dima, SpongeBoss, Pikachu oder wie du dich nennen magst, Alter. Der ist nur für dich. Die Großfamilie jagt mich, hä? Oh Mann, du bist noch ein kleiner Junge, Alter. Du weißt gar nicht, worauf du dich einlässt. Oder eingelassen hast. Aber das ist jetzt deine Suppe. Viel Spaß damit. Und Julian! Auf dich will ich gar nicht eingehen, du Opfer. Deine Analyse kannst du dir vertikal in deinen Arsch reinschieben, okay? Sorg nicht dafür, dass ich dich mal analysiere, du einsames Elend, Alter. Aber du wolltest mich bloßstellen. Du wolltest mich erniedrigen. Du dachtest, du hast hier irgendeinen Toonie oder einen dieser Rapper aus deiner Liga vor dir stehen, ja? Aber so läuft das nicht, denn hier stehen 10 Jahre Rap. Und weißt du, was 10 Jahre Rap mit einem Opfer wie dir machen? Du wolltest meinem Geschäft schaden? Ich zeig dir mal, wie das geht. Denn ab September starte ich die Life is Battle Area auf dem Life is Pain Channel. Gemacht von einem Rapper und nicht von einem Versager. Alle Infos gehen die Tage online. Und dann werden wir sehen, was von deinem JBB-Scheiß übrig bleibt. Peach.